aufgrund womöglich widriger Umstände in einen universitären Dialog gerät, der sich mit Kunst befasst, kriegt man einige Schwierigkeiten. Angenommen, man kommt in einem Seminar, in einer Vorlesung, in so einen Dialog hinein, und da geht es beispielsweise um irgendeinen Ganymed. Da analysieren Leute Zeilen hoch hinauf zu dir, Schöpfer, oder es geht um irgendeinen göttlichen Funken der Schöpfung, oder es geht um sonstige Bilder von höheren Prinzipien, höheren Sinnhaftigkeiten. Und man ist bemüht, was loszuwerden. Man entschließt sich dazu, einzugreifen. Zunächst mal ganz banal zu sagen, also diese Idee hier mit der Schöpfung, die hier in Rede steht, finde ich nicht gut. Man entschließt sich vielleicht auch dazu zu sagen, zu erläutern, warum man das nicht gut findet, nicht besonders, und kritisiert den Einfall, der dahinter steht. Man sagt, es ist nichts Besonderes, es ist verkehrt, sich ein Prinzip, einen letzten Grund von allem auszudenken. Es ist auch nicht in praktischer Hinsicht besonders begeisternd, wenn der Mensch sich als Knecht Gottes imaginiert und so Abstand nimmt in der Welt von seinen praktischen Zwecken. Angenommen, man probiert das. Angenommen, man versucht dies, kriegt man es mit einer besonderen Sorte von Antwort zu tun. Es wird einem mitgeteilt, zu verstehen gegeben, höflich oder unhöflich, je nachdem, dass so, wie man sich zum Thema macht, die Befassung mit dieser höheren Idee gar nicht gemeint war. Man steht vor dem Paradox, dass man etwas angreift, was man gedanklich für verkehrt hält, dass Leute sich mit dieser höheren Idee abgeben, sie ernst nehmen, sie nicht kritisieren, offensichtlich nicht. Und man kriegt als Konter, dass man der ganzen Veranstaltung, die es da geht, irgendwie nicht gerecht wird. Man habe, so die Antwort, überhaupt nicht Partei genommen für die Schöpfungslehre Gottes, sondern man habe doch bloß geguckt, wie da der junge Goethe, der Hölderlin oder sonst wer, ja, diese Idee, die sie eine da so ausgedrückt hat. Man ist ein wenig verdutzt und probiert weiter, sagt dann etwa, na gut, hör zu, dieses, womit du dich da so befasst, diese poetischen Bilder, diese Metaphern, diese Allegorien, die sind dir doch bloß wichtig, weil es um diese höhere Idee geht. Tu doch nicht so, übertreib doch nicht so, das sind doch bloß Bilder. Wiederum hört man zur Auskunft als Antwort, dass man der Sache nicht gerecht wird. Man widmet sich diesen Reimen doch nicht, weil es bloß Fantasieprodukte seien, sondern, so die Replik, immerhin hat doch ein Hölderlin, immerhin hat doch ein Goethe hier seine Auffassung, seine Idee von der Schöpfung ausgedrückt. Dann steht man fürs Erste einigermaßen hilflos da. Will man Bezug nehmen auf das, was da so ideell proklamiert wird, ohne dass es so richtig proklamiert wird, kriegt man zur Auskunft, das trifft mich nicht, ich stehe nicht hinter dieser Idee, greift man an, dass das Wichtignehmen von Fantasieprodukten, von Bildern, doch auch nichts Rechtes wäre, dass man doch mit dem, ich finde ein Bild schön, nicht zu übertreiben soll, spricht man zur Auskunft, das hätte man doch gar nicht getan, schließlich hätte doch einer seine Idee hier ausgedrückt und man wolle sich doch bloß dafür interessieren, wie er es gemacht hat. Der zusammenfassende Vorwurf heißt also, ein zur Sprache bringen, gar ein Kritisieren dessen, was in dieser Kunst, mit der man sich da abgibt, an Ideenwerk eingegangen ist, würde der Kunst nicht gerecht werden. Ein Bezug nehmen auf die Bilderwelt der Poesie würde ebenfalls der Kunst nicht gerecht werden. Schließlich sei die doch, weil Kunst, ein wenig anders zu würdigen. Diese merkwürdige Haltung, die sich auf nichts festlegt, die sich in einer schieren Ungreifbarkeit einzig dem widmet, sich eine höhere Idee in Form von Bildern, in Form fantasierter Vorstellungen zu vergegenwärtigen, kommt daher häufiger Anspruch als Ausdruck eines Bemühens, welches heißt, es gilt der Kunst gerecht zu werden. Infolgedessen die Bemühungen, diesen Vortrag zu analysieren, welchen Gegenstand bzw. welchem Anspruch man da eigentlich gerecht werden soll. Denn wenn dieser Anspruch, der einem da entgegengetragen wird, sich schon nicht kritisieren lassen will, so heißt das noch lange nicht, dass das, worauf er sich bezieht, die Kunst, nicht kritikabel wäre.